bin wieder hier, wie ihr alle seht, gesund und guter Dinge. Das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man wegfährt, dass man auch gesund wieder nach Hause kommt. Ich war in Berlin. In Berlin war in der letzten Woche, heute vor einer Woche, der Evangelische Kirchentag. Und da kann man natürlich viele prominente Leute sehen. Obama habe ich gesehen. Ja, der ist auch schwer alt geworden, sage ich euch. Und die Merkel war dabei, der Innenminister. Ach, es waren so viele Größen. Manfred Siebald hat ein Konzert gegeben, wer den kennt. Ein toller, frommer Sänger. Also es war richtig schön. Geschlafen habe ich in einer Schule am Fußboden. Natürlich mit einer Luftmatratze versehen. Am Samstag ging es dann mit meinem Freund nach Wittenberg. Da war eine große Festwiese und da waren die Abschlussveranstaltungen vom Kirchentag. Und da habe ich zum ersten Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren mal wieder auf der Luftmatratze draußen geschlafen. Das war ein schönes Gefühl. Der Sternenhimmel, frische Luft. Nur da war einer in der Nähe, der hat nachts geraucht. So was Bescheuertes. Ja, bin ich natürlich wach geworden. Habe ich mich dann umgedreht, da kam der Wind von der anderen Seite, dann ging es dann. Bei der Abschlussveranstaltung, da war es also sehr, sehr warm. Da waren also rund 100.000 Leute. Vielleicht hat der eine oder andere das im Fernsehen gesehen. Der Gottesdienst wurde übertragen. Das war also schon ein Erlebnis. Und ein besonderes Erlebnis, aber kein gutes Erlebnis, hatte ich am Mittwochabend. Da fuhr ich dann mit der U-Bahn bis nach Berlin-Dahlem, wo die Schule stand. Musste ich ja rund 600 Meter gehen. Und beim ersten Mal, da habe ich mich dann so ein bisschen verlaufen. War aber auch nicht so dramatisch. Aber wenn man sich verläuft, ich hatte dann mein Handy und habe immer geguckt, wo bin ich denn, kann man ja heute alles machen. Und man sollte ja auch, wenn man geht, mal dahin gucken, wo man auch hin und her geht. Ja, und dann habe ich eine Stufe übersehen, einen Bürgersteig, und dann bin ich so lang, wie ich war, hingeschlagen. Mein Handy mindestens so, ich hatte so richtig einen Schwung, so 10 Meter über der Straße, ist gar nichts dran passiert, aber ich hatte Probleme. Und zwar bin ich einmal hier aufgeschlagen, und das kann man schon nicht mehr sehen auf der Hand, und hier oben. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen sehen. Das blutete auch und sah sehr wild aus. Normalerweise wäre das kein Problem gewesen. Aber wenn in dem Augenblick sich ein schwerer Omnibus nähert und man fliegt da fast drunter, ja, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Also da habe ich doch einen Schreck gekriegt. Der bremste sofort, ist ihm was geschehen und dann stand ich so auf. Naja, ne, es geht so. Mich so ein bisschen gerührt, alles in Ordnung. Fühlte ich hier, da war ich ein bisschen feucht, da lief natürlich das Blut runter. Es brauchte nicht genäht zu werden, ich habe es dann sofort, wie ich in der Schule war, abgewaschen. Und so habe ich diesen nicht gerade glücklichen Unfall, welcher Unfall ist schon glücklich, gut überlebt. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Was schätzt ihr eigentlich, wie viel Sprachen auf der Welt gesprochen werden? Ich höre mal ein paar Zahlen. Also, ich sag mal 500. Andere Angebote? Wie viel? 800. Bisschen weniger? Nee. Über, haltet euch fest, über 7000. Ja, über 7000 unterschiedliche Sprachen werden in der Welt gesprochen. In Leipzig hat man in den letzten Jahren einen Katalog entwickelt. Und zwar nennt er sich Glottolog. Nicht Otolog, sondern Glottolog. Glotto ist das griechische Wort für Sprache. Da hat man über 7000 Sprachen gesammelt. Und wenn man weiß, dass allein in Neuguinea es allein über 1000 verschiedene Sprachen gibt. In einem Land 1000 verschiedene Sprachen. Dann kann man ahnen, wie viele unterschiedliche Sprachen es auf dieser Welt gibt. Es sind aber nicht nur die Sprachen, die unterschiedlich sind, die das Leben so schwer machen, das merkt man ja, wenn man ins Ausland fährt, sondern auch noch die anderen Dinge, zum Beispiel die Mentalität. Ich will euch mal ein Beispiel nennen. Da ist ein Afrikaner, der aufgrund des Bürgerkrieges nach Deutschland geflohen ist. Hat hier Asyl gefunden und hat auch den ersten Deutschkurs gemacht. Und dann musste er auch mal mit dem Bus fahren. Und dann hat der Mann sich vorgenommen, ich mache das so wie in Afrika auch. Ich steige ein, löse einen Fahrschein und gucke mir die Leute an und begrüße sie freundlich. Man muss ja schließlich freundlich sein, vor allen Dingen in einem fremden Land. Naja, er löst den Fahrschein, der Schwarze, und sagt dann, in gebrochenem Deutsch, aber gut verständlich, guten Tag. Doch was passierte? Da war keiner, der guten Tag gesagt hat. Die Fahrgäste schauten befremdet hoch und keiner antwortete. Kein Mensch antwortete. Abends kommt dann der Afrikaner nach Hause zu seinem Bruder und er schildert ihm dieses Geschehen und sagt denn, die Deutschen, das sind alles Rassisten. Kein Mensch hat mir geantwortet, nur weil ich schwarz bin. Sein Bruder, der schon länger hier war, der erklärte ihm, dass es in Deutschland nun mal anders ist als in der Heimat. Er soll nicht so beleidigt sein, sondern es ist so, wenn einer in den Bus kommt, der sagt nicht guten Tag. Und wenn da einer ist, der guten Tag sagt, sagen die Leute, die da im Bus sitzen, nicht auch guten Tag. Das interessiert die gar nicht. Ob man nun schwarz ist, weiß oder gelb oder was weiß ich. Man antwortet nicht. Man wird auch nicht begrüßt. Die Menschen sind so verschieden und sie verstehen manchmal nicht, auch wenn sie die gleiche Sprache sprechen, sie haben eine andere Mentalität, haben eine andere Kultur, besitzen unterschiedliche Temperamente und haben unterschiedliche Umgangsformen. Wenn man hier einer Familie gratulieren will, weil sich Nachwuchs eingestellt hat, dann schickt man eine Grußkarte, vielleicht sogar dann mit einem Klapperstorch drauf. Klapperstorch, wissen wir ja alle, was der Klapperstorch bedeutet. Wenn man das in Japan macht, wäre unvorstellbar. Der Klapperstorch ist ein Zeichen für den Tod. Ist eine Beerdigungskarte und stellen Sie sich mal vor, da bekommen Sie ein Kind und kriegen dann eine Beerdigungskarte, was dann los ist. In einem anderen Land ist alles ganz anders. Nun werdet ihr fragen, ja, ist das schön und gut, aber was hat das denn mit Pfingsten zu tun? Pfingsten hat man immer im Gottesdienst oder sehr oft zwei Geschichten vorgelesen. Nicht nur die bekannte Pfingstgeschichte, die wir heute auch noch hören werden, die wir ja alle kennen, sondern dazu ist noch eine gekommen, die auch mit Menschen zu tun hat, die verschiedene Sprachen plötzlich sprachen. Es ist die Geschichte, wie könnte es anders sein, vom Turmbau zu Babel. Es hatte aber die Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn sonst werden wir zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hinnieder, dass er sähe die Stadt und den Turm und die Menschenkinder, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können, vor allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat alle Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Das fing ganz normal und ganz harmonisch an. Sie sprachen alle eine Sprache und irgendwann sagten sie, wohlan, wir wollen eine Stadt bauen. Sie bauten eine Stadt, darin soll ein hoher Turm stehen, der bis an den Himmel reicht. Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch keine Sünde. Sie sind ja nicht Himmelstürmer. Sie sind bodenständig. Sie stehen mitten in der Welt. Sie nehmen die Wirklichkeit wahr und sie gestalten sie klug. Sie wollen eine Stadt bauen, einen gemeinsamen Lebensraum. Und dann mitten in der Stadt kommt der Turm. Sie wollen sich einen Namen machen. Ist das verwerflich? Wohl kaum. Hat doch Gott schon auf den ersten Blättern der Bibel gesagt, dass sich die Menschen die Welt unterwerfen sollen. Sie machen sich die Erde untertan, wie er das geboten hat. Sie gestalten die Welt, um einvernehmlich zu leben dort. Das sind die besten Voraussetzungen. Sie sind sich einig. Sie arbeiten am gleichen Ziel. Sie sprechen eine Sprache. Das ist der Anfang von einem ewigen Frieden. Aber wir wissen, dass es anders gekommen ist. Das Problem, das eigentliche Problem war, dass Gott in ihrer Welt nicht mehr vorkam. Lasset uns eine Stadt bauen. Und wenn man mal genau nachguckt im hebräischen Urtext, dann steht da, dass Gott in dieser Stadt nicht vorkommt. In der Urgeschichte kommt Gott immer wieder vor. Da schafft er die Welt, da schafft er das Paradies. Aber jetzt sind sie aus dem Paradies ja vertrieben worden und dann haben sie keinen Blick mehr für Gott. Sie können zwar noch eine gemeinsame Sprache sprechen, aber sie reden wohl nicht mehr miteinander. Wie zwei Blöcke, die nichts miteinander zu tun haben, weil sie nicht mit Gott reden. Und wenn man nicht mit Gott redet, dann redet man auch nicht so viel mit dem Menschen. Da gibt es keine Kommunikation. Ein Turm bis in den Himmel, aber das Ziel ist ganz klein. Wir lesen ja, dass Gott herunterfährt. Was muss das für eine Entfernung gewesen sein? Die waren nicht oben. Die haben vielleicht 40, 50 Meter hochgebaut. Und wenn in einer Stadt Gott nicht mehr vorkommt, dann kann es nicht gut gehen. Gott muss herniederfahren, den weiten Weg vom Himmel bis zur Turmspitze. Und was macht er? Er verwirrt die Sprache dieser Menschen. Dann können sie sich nicht mehr verstehen. Hier heißt es im hebräischen Urtext, sie konnten sich nicht mehr hören. Nicht, dass die also hier Oropax in den Ohren hatten, sondern sie verstanden sich nicht mehr. Die Entfremdung war so stark, dass sie nicht mehr hörten, dass sie nicht mehr hinhörten. Sie hörten nicht mehr, was der andere sagte. Der Architekt baute eine Tür zu einem Treppenaufgang und der Vorarbeiter, der mauert sie wieder zu. Da gibt's ein Durcheinander. Man verstand sich nicht mehr. Und das gigantische Projekt der Menschheit, eine Stadt und eine Sprache, alles gleich in gleich, wurde nie fertig. Schon interessant, dass an diesem Festtag, das zu Pfingsten, auch an diese Geschichte gedacht wird. Und jetzt wird sie in Verbindung gebracht mit dem Geschehen um das Pfingstfest. Was geschah da? Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzte sich auf einen jeden unter ihnen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen auszusprechen gab. Es waren aber Juden zu Jerusalem wohnend, die waren gottesfürchtige Männer aus allerlei Volk, das unter dem Himmel ist. Da nun diese Stimme geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn es hörte ein jeder, dass sie in seiner Sprache redeten. Und sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen untereinander: Sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wir hören einen jeglichen in unserer Sprache, darin wir geboren sind. Und dann werden die ganzen verschiedenen Länder aufgezählt. Sie entsetzten sich alle und wurden irre und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Was passiert hier eigentlich? Die anderen hatten Spott mit ihnen und sprachen: Sie sind voll des süßen Weines. Da sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und fragten Petrus und die anderen Apostel: Ihr Männer, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Was Menschen einst verwirrte, nämlich die unterschiedliche Sprache, das wird nun überwunden. Ich sagte überwunden, nicht rückgängig gemacht. Das Modell des Reiches Gottes sind nicht die alten Zustände. Das Ziel ist nicht, dass alle gleich sind, die Rückkehr zu einer einzigen Sprache und Kultur, sondern das Ziel ist die Verständigung zwischen ungezählten Sprachen, Völkern und Kulturen. So ist auch die menschliche Gesellschaft nur überlebensfähig als bunte Blumenwiese, als organische Vielfalt mit ausgedehntem Farbenreichtum. Wir sind nun mal unterschiedlich. Klar, wie hier sind wir alle weiß. Aber gehen wir nach Afrika, da sind nur Schwarze und wir fallen auf. Das Urbild des Reiches Gottes ist die Vielfalt im Garten Eden. Da gab es alles, da gab es wirklich alles. Und das Geheimnis, das Frieden sein kann, ist, dass man aufeinander hört, dass man zuhört, auch hört, vor allen Dingen hört, was der andere sagt und was der andere meint. Menschen hören auf Menschen und Menschen, die wir gehört haben, hören auf Gott. Beim ersten Pfingstfest kam der Heilige Geist. Natürlich, er war immer schon da. Auf den ersten Blättern der Bibel lesen wir ja, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte. Doch nun wird er in einer Art und Weise spürbar, wie man das bisher in dieser Form noch nicht erlebt hatte. In Brausen und in feurigen Zungen oder in Predigten, die jeder verstand, egal wo er herkam. Die Menschen mit den unterschiedlichen Sprachen verstehen sich plötzlich von einer zur anderen Sekunde. Da heißt es nicht: Wie hast du das gemeint? Wie hast du das gesagt? Jeder verstand den anderen, nicht weil er so viel studiert hatte, sondern durch den Geist Gottes. Kein Wunder, dass sich an diesem Tage viele Menschen taufen ließen. Natürlich, damals gab es auch schon Spötter, die sagten: Die haben da einen über den Durst getrunken. Mit anderen Worten: Die sind besoffen. Die sind doch gar nicht zurechnungsfähig. Als ich letzte Woche Samstag in Wittenberg war, da war eine Demo, eine Demonstration gegen Martin Luther. Gibt's ja auch. Und da hatten die Teilnehmer, zum Glück waren es nicht viele, hatten ein T-Shirt an, da stand ganz groß drauf: Gottlos glücklich. Habe ich noch nie gesehen, habe ich sogar fotografiert. Gottlos glücklich. Damals waren die Leute nur glücklich mit Gott. Und es handelte sich nicht um ein Massenbesäufnis. Es war der Geburtstag der Kirche. hatten vorher die Jünger Angst, dass sie so verfolgt würden und so enden würden wie ihr Herr. Sie haben sich ja abgeschlossen. So treten sie nun an die Öffentlichkeit. Alle Scheu, alle Angst ist wie weggeblasen. Zugegeben, die Geschichte ist schon 2000 Jahre alt. Eine Zeitspanne, die wir gar nicht denken können. Wir können uns das auch kaum vorstellen, denn wenn wir sehen, was daraus geworden ist, mit dem Pfingstfest heutzutage, das ist ja ein richtiges Kreuz mit dem Pfingstfest. Mit den anderen christlichen hohen Feiertagen, da haben wir ja nicht so unsere Probleme. Da können wir ja was mit anfangen. Das ist das Weihnachtsfest, okay, das Wetter ist da kalt bis sehr kalt, aber das ist das Fest der Liebe. Damit können auch unfromme Menschen gut zurechtkommen. Da kauft man Geschenke, da steigt der Umsatz in die Höhe und man verlebt hoffentlich ein friedliches Familienfest. Irgendwo steht dann vielleicht noch eine Krippe, alles in Ordnung, da kann ich was mit anfangen. Maria ist ja noch da und Josef und der Stall, das Jesuskind, die heiligen drei Könige, ist alles da. Alles, was das Herz begehrt, da komme ich so richtig in Schwung, auch wenn ich nicht fromm bin. Da ist ja auch noch das Osterfest. Ist ja auch nicht zu verachten. Naja, mit der Auferstehung und dem leeren Grab kann man manchmal Probleme haben, aber nicht mit dem Osterhasen, nicht mit den Eiern, mit den Süßigkeiten und mit dem Frühlingserwachen. Und dem Schwung, der einen nach der kalten Winterzeit in wärmere Zeiten katapultiert. Aber das Pfingstfest, was kann man damit anfangen? Mit irgendeinem Geist, der da gekommen ist oder gekommen sein soll? Für die meisten Deutschen ist es ein verlängertes Wochenende. Da kann man einiges machen, vor allen Dingen, wenn schönes Wetter ist. Ein langes Wochenende. Da geht man segeln, macht einen Vereinsausflug oder wandert. Das war's denn auch schon. Bei der Vorbereitung zu dieser Predigt wollte ich auch mal wissen, was die Leute so denken. Und dann habe ich eine junge Frau gefragt, in der Hoffnung, dass sie mir mal was sagt über das Pfingstfest. Und da kam eine Antwort, ja, da weiß man nicht, ob man darüber lachen oder weinen soll. Pfingsten ist das Ende der Fastenzeit. Da wusste sie ja noch, da gibt's ja irgendwie eine Fastenzeit. Pfingsten ist das Ende der Fastenzeit. Da ist Jesus als eine Taube in den Himmel aufgefahren. Aber so genau weiß ich das nicht. Lachen oder weinen, kann man sehr beschämt drüber sein. Was wissen die Leute noch vom Pfingstfest? In der Zeitung Stern steht, dass es höchstens noch 30% sind der Menschen, die wissen, was Pfingsten passierte. Und der Unterschied zwischen Pfingsten und Ostern. Und dass Pfingsten das dritte große Fest der Christenheit ist. Wenn man die Leute fragt, dann kann man schon mal hören, ja, ja, mag ja so gewesen sein, aber da kann ich mich heute nicht mehr für begeistern. Und da anscheinend gibt ihnen ja auch recht. Die Kirchen sind leer, vielleicht etwas voller als ein normaler Gottesdienst, aber die Autobahnen, die sind rappelvoll. Jesus gibt seinen Jüngern vor dem Pfingstfest, vor der Himmelfahrt zu verstehen, dass seine Zeit gekommen ist, Abschied zu nehmen. Er weiß um den Schock, den er ihnen vorsetzt. Er weiß auch, dass es gut ist für die Jünger, damit sie merken, dass sie nicht allein gelassen werden, wenn Jesus gestorben ist, wenn Jesus auferstanden ist und wenn Jesus in den Himmel gefahren ist. Und damit es so ist, dass sie nicht allein sind, deshalb schickt er den Geist, den Heiligen Geist. Und dadurch gibt er den Jüngern die Möglichkeit, die frohe Botschaft in ihr Leben umzusetzen. Mit anderen Worten, er lässt sie nicht allein. Er wird ihnen den Tröster senden, seinen Heiligen Geist, der die Menschen bis zum heutigen Tag begleitet und stärkt. Jesu Geist, der Geist Gottes, der Heilige Geist, wird sie immer daran erinnern, was sie gehört und erlebt haben. Die Verbindung durch den Heiligen Geist zu Jesus hin, die wird nicht abreißen. Die wird auch nach der Himmelfahrt, wo Jesus vor ihnen verschwand, nicht irgendwo enden, sondern diese Menschen werden nicht nur begeistert sein, sondern auch begeistert. Das ist ein Unterschied. Begeistert sein. Dieses Pfingstfest, ich habe da intensiv drüber nachgedacht, hat mich an ein wunderschönes Gedicht erinnert. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Theodor Fontane hat ein Gedicht geschrieben, was auf den ersten Blick gar nichts mit Pfingsten zu tun hat. Der Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland. Ich sehe, da nicken einige. Dieses Gedicht, das hilft uns zu verstehen, was Pfingsten eigentlich bedeutete. Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garte stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's mittags vom Turme scholl, der von Rebeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge her, so rief er, Junge, willst du ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Lütt Dirn, komm an Röver, ich geff dir ne Birn. So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Rebeck auf Rebeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Rebeck, ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. 3 Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Rebeck sie hinaus. Alle Bauern und Büttner mit Feiergesicht sangen Jesus meine Zuversicht. Und die Kinder klagten das Herze schwer, he, ist nun tot, wer gift uns nun ne Bär? So klagten die Kinder, das war nicht recht, ach, sie kannten den alten Rebeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum streng verwahrt. Aber der Alte vorahnend schon und voller Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was er damals tat, als um eine Birn ins Grab er bat. Und im 3. Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling spross heraus. Und die Jahre gingen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet wieder weit und breit. Und kommt ein Junge übern Kirchhof her, so flüstert's im Baum, willst du ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, Lüt Dirn, komm an Röver, ich geb dir ne Birn. So spendet Segen noch immer die Hand des von Rebeck auf Rebeck im Havelland. Hier hat Theodor Fontane auf seine Art das Wunder von Pfingsten beschrieben. Herr von Rebeck, der den Buben und Mädels wohlgesonnene, hat Abschied aus dieser Welt genommen. Aber nicht ohne dafür zu sorgen, dass sein Geist der Freigebigkeit in dieser Welt verbleibt. Genau besehen ist seine Freigebigkeit nach seinem Tod sogar noch größer geworden. Sie ist nämlich nicht mehr begrenzt auf die konkrete Begegnung mit ihm, sondern jeder Buhr, jeder Bub, jeder Lütte Dirn, jedes Mädchen kann sich nun zur Erntezeit in eigener Verantwortung von den Früchten genießen. An besagter Stelle steht inzwischen schon in 3. Generation, das muss man sich vorstellen, in 3. Generation ein solcher Birnbaum, der an den Geist des alten Herrn von Rebeck auf Rebeck im Havelland erinnert. Der an diesem Baum umgebende Geist führt in die Wahrheit, die von Rebeck zu seinen Lebzeiten gelebt hat. An diesem Birnbaum scheiden sich aber auch die Geister. Die einen entlarven sich als Menschen, die nicht geben können, und die anderen als Menschen, die dankend annehmen. Die dankend annehmen, so wie das auch bei dem Pfingstfest ist. Die freuen sich über die Liebe, die Rebekka an den Tag gelegt hat, so wie Gott selbst in dem Pfingstgeschehen uns beschenkt hat. Pfingsten ist nehmen und geben dürfen, ist empfangen und weitergeben von geistlichen, aber auch von weltlichen Schätzen. Und das gilt nicht nur als Kind, nicht nur als Jugendlicher, als Erwachsener, sondern auch noch bis zu unserem letzten Atemzug, auch im Altenheim. Amen.